Willst du mal werden, wenn du groß bist? Ach, Skinhead. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und da sind die Jungs rumgegangen, haben sie denn den Apropos de Fosse und den näher? Und da sind die Jungs rumgegangen? Den näher?